Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Wohnverhältnisse. 1. Welche Vor- und Nachteile hat eine WG? Wohnen in einer WG kann sehr viel Spaß machen. Hier ist immer etwas los. Langeweile kommt in einer Wohngemeinschaft eher selten auf. Außerdem ist es von Anfang an leichter, Kontakte zu knüpfen. Nicht nur mit den eigenen Mitbewohnern, sondern auch mit deren Freunden. Wirklich kennenlernen wird man sie aber erst nach dem Einzug. Und wenn man sich nicht so prächtig versteht, kann es anstrengend werden. In der WG kann es auch oft laut werden oder nicht so sauber sein, wie man es gerne hätte. Allein die Tatsache, dass Mitbewohner da weniger Privatsphäre haben, kann zu heftigen Konflikten führen. 2. Wie sieht Ihr Traumhaus aus? Ein Traumhaus ist das perfekte Wohneigentum, das man sich vorstellen und wünschen kann. Auch wenn man es aus leicht nachvollziehbaren Gründen vielleicht niemals erwerben wird. Die meisten denken dabei an eine Luxusvilla am Meer in Florida, weit weg von der Stadt in einer natürlichen Umgebung, mit einem Pool, exotischen Tieren im Garten und einer Dienerschaft aus Mexiko. Ich selbst hätte bescheidenere Ansprüche. Ich bin ein ausgesprochener Stadtmensch, würde also nie aufs Land ziehen. Ein kleines Häuschen im Stadtzentrum mit einem malerischen Garten und einem Fitnessstudio wären mir aber ganz recht. 3. Welche Arbeiten und Reparaturen haben Hausbesitzer, ums Haus zu verrichten? Je größer das Haus ist, desto mehr Zeit nimmt die Pflege und Instandhaltung in Anspruch. Zu den häufigsten Tätigkeiten um das Haus, abgesehen von der Gartenarbeit, gehören den Gehweg oder die Zufahrt kehren, den Stellplatz für Mülltonnen reinigen, die Mülltonnen säubern, die Fensterbänke im Erdgeschoss und die Rollläden außen reinigen. Hat man eine Terrasse, muss man da das Unkraut entfernen, im Winter auf dem Gehweg Sand streuen und jeden Frühling das Tor zur Zufahrt streichen. Hierzu kommen noch kleinere Reparaturen am Haus, wie zum Beispiel defekte Heizungen, undichte Dächer oder abgerissene Dachrinnen. Für die größten Reparaturen benötigt man meistens einen Handwerker. 4. Wo würden Sie wohnen, wenn Sie im Ausland studieren würden? Stipendiaten werden normalerweise im Studentenwohnheim untergebracht. Ich würde mich also so früh wie möglich bei einem Wohnheim anmelden, einen Antrag stellen und hoffen, dass es klappt. Ein Zimmer in einem Studentenwohnheim ist meistens die günstigste Wahl, denn die Bruttowarmmiete ist niedrig. Viele Wohnheime liegen außerdem in der Nähe der Uni. Lange Fahrten durch die halbe Stadt spart man sich so. In den Gemeinschaftsräumen kann man gut Kontakte knüpfen. Wenn ich neben dem Studium noch Zeit hätte, ein bisschen Geld zu verdienen, würde ich das gerne tun. Ich könnte mir vorstellen, in einer Bäckerei, an der Tankstelle zu arbeiten oder zu kellnern. 5. Wer sind Obdachlose? Obdachlose sind Menschen, die keinen festen Wohnsitz und keine Unterkunft haben. Sie übernachten im öffentlichen Raum wie Parks, Gärten oder U-Bahn-Stationen. Viele von ihnen schon seit Jahrzehnten. Größtenteils handelt es sich bei ihnen um Menschen, die wegen Scheidung, Schulden, Straftaten oder psychischer Probleme auf der Straße gelandet sind. Obdachlosenheime sind Tagesaufenthaltsstätte mit Essensausgabe und Gelegenheit, Wäsche zu waschen. Obdachlose können hier zum Beispiel Schlafsäcke und Kleidung bekommen. Diese Heime bringen Obdachlose bei Minusgraden in eine geeignete Unterkunft und versorgen sie medizinisch.